Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Das Ganze inhaltlich dünn, ja banal. Der Humor dürr, grotesk, auffallend schlecht. Das notierte Arthur Schnitzler im November 1910 über Hugo von Hofmannsthals berühmtestes Libretto, den Rosenkavalier. Der Rosenkavalier wurde das erfolgreichste Beispiel der Zusammenarbeit von Hugo von Hofmannsthal mit Richard Strauss. Uraufgeführt 1911 in Dresden, wurde der Rosenkavalier ein Kassenschlager. Sogar diverse Zigaretten- und Champagnermarken nutzten den Hype um diese Oper, indem sie ihre Produkte nach dem erfolgreichen Rosenkavalier benannten. Man könnte argumentieren, dass sich Schnitzlers Kritik auf das sogenannte nackte Textgerüst Hofmannsthals bezieht. Und wir wissen ja, dass Libretti, losgelöst von der ihnen zugedachten Musik aus literarischer Perspektive, oft banal sind. Doch Schnitzlers Urteil lässt sich diesbezüglich nicht aufrechterhalten. Hugo von Hofmannsthals Libretto besitzt durchaus literarische Qualität und Eigenständigkeit. Inhaltlich und formal an der Commedia dell'arte orientiert, gelingt es Hofmannsthal, in die im Rokoko spielende Komödie auch zeitkritische Elemente zu integrieren. Es ist viel mehr von der Vergangenheit in der Gegenwart, als man denkt, wird Hofmannsthal später über den Rosenkavalier schreiben. Herausragend ist die Figur der Marschallin. Diese von Hofmannsthal ausgesprochen sympathisch und intelligent gezeichnete Grande Dame der Wiener Aristokratie ist nicht nur das in sich ruhende Gravitationszentrum des von verschiedenen Täuschungen und Maskeraden gekennzeichneten Handlungsgerüsts, ihre komplexe Charaktergestaltung spannt auch einen eindrucksvollen Bogen vom Barock in die Moderne. Auf der einen Seite verweist die Marschallin in ihrem berühmten Monolog, irritiert durch die langsam sichtbar werdenden Spuren ihres Alters, eindeutig auf das barocke Vanitas-Motiv. Doch ihr Umgang mit den Zeichen der Zeit und die Konsequenzen, die sie zieht, ist ein moderner. Hier begegnet uns eine intellektuelle, feministische Frau mit einem Selbstverständnis, das in die Zukunft weist. Dass Hofmannsthals Libretto auch ohne die Musik von Richard Strauss hörenswert und unterhaltsam sein kann, möge unser heutiges Hörspiel verdeutlichen. Sie sind ein Prachtkerl. Alle Figuren sind famos, scharf gezeichnet, schreibt Richard Strauss in einem Brief an Hofmannsthal. Leider brauche ich wieder sehr gute Schauspieler. Mit gewöhnlichen Opernsängern geht's schon wieder nicht. Für die Ö1-Hörspielfassung des Rosenkavaliers konnten wir also gewinnen Julia Stemberger als Marschallin, Volksoperndirektor Robert Meyer als Baron Ochs auf Lerchenau, als Octavian Graf Rofrano, wie in der Oper eine Frau, nämlich Chris Pichler, als Sophie, die Tochter des neureichen Herrn von Faninal, Leonie Carolina Adam und als ihr Vater, als neugeadelter Herr von Faninal, Christoph Wagner Trenkwitz, der auch als Erzähler fungiert und als Opernexperte zwischen den einzelnen Szenen über die Entstehung von Libretto und Oper und über inhaltliche Details des Werks informieren wird. Der Rosenkavalier. Komödie für Musik von Hugo von Hofmannsthal. Wien zur Zeit Maria Theresias. Das Vorspiel zum ersten Aufzug illustriert die Ereignisse der vergangenen Nacht. Erster Aufzug, das Schlafzimmer der Feldmarschallin Werdenberg. Durch das halb geöffnete Fenster strömt die helle Morgensonne herein. Wie du warst, wie du bist, das weiß niemand, das ahnt keiner. Beklagt er sich über das Kankan? Möchte, dass viele das wüssten? Engel, nein. Selig bin ich, dass ich der Einzige bin, der weiß, wie du bist. Keiner ahnt es. Niemand weiß es. Du Was heißt das, du? Was, du und ich? Hat denn das einen Sinn? Das sind Worte, bloße Worte, nicht? Aber dennoch, es ist etwas in ihnen. Ein Schwindeln, ein Ziehen, ein Sehnen, ein Drängen. Wie jetzt meine Hand zu deiner kommt, das zu dir wollen, das dich umklammern. Das bin ich, das will zu dir. Aber das Ich vergeht in dem Du. Du bist mein Bub. Du bist mein Schatz. Ich hab dich lieb. Warum ist Tag? Ich will nicht den Tag. Für was ist der Tag? Da haben dich alle. Horch? Ich will nichts hören. Was wird's denn sein? Sind's vielleicht Laufer mit Briefen und Komplimenten? Hier kommt mir keiner herein. Hier bin ich der Herr. Die kleine Tür in der Mitte geht auf und ein kleiner Mohr, ein Präsentierbrett mit der Schokolade tragend, trippelt herein. Schnell, da versteckt er sich. Das Frühstück ist. Schmeißt er doch seinen Degen und das Bett. Die Marschallin und Octavian frühstücken Schokolade. Das war im 18. Jahrhundert natürlich das Getränk des Hochadels. Im 19., 20. Jahrhundert ist dieses Getränk popularisiert worden und hat sich auch verfestigt. Heute wird die Schokolade ja mehr gegessen, aber es bleibt eine gewisse Aura des Luxus. Also die Werbung verspricht uns ja Momente der höchsten Sinnlichkeit beim Genuss von Schokolade. Und da denken wir daran, dass die Schokolade ja auch als Aphrodisiakum gegolten hat. Marie-Therese, Octavian, Bichette, Kaka. Mein Schatz. Mein Bub. Der Feldmarschall sitzt im kroatischen Wald und jagt auf Bären und Luchsen. Und ich sitz hier, ich junges Blut, und jag auf was? Ich habe ein Glück. Lass ihr den Feldmarschall in Ruhe. Mir hat von ihm geträumt. Heute Nacht hat er von ihm geträumt. Heute Nacht? Es war ein Lärm im Hof von Pferd und Leut und er war da. Vor Schreck war ich auf einmal wach. Ich bring's nicht aus dem Ohr. Du schaust so ängstlich drein, Therese. Weiß er, Kankan, wenn es auch weit ist, der Herr Feldmarschall ist halt sehr geschwind. Einmal. Was war einmal? Der Octavian Rofrano ist ein Cicisbeo, also ein dienender Kavalier, ein Cavalier Servente. Da hat es im 18. und auch noch 19. Jahrhundert eine große Tradition gegeben, galante Höflinge, die da eigentlich als Sittenwächter, oft waren es auch Geistliche, einer Dame beigegeben wurden und sie begleitet haben. Ich glaube, heute nennt man das einen Walker. In Wahrheit kann man natürlich ein bisschen auch hinter die Kulissen schauen. Diese Cicisbei waren keineswegs keusche Begleiter, sondern gerade mit denen hat die Dame oft ein Verhältnis gehabt. Egon Friedell hat das so großartig beschrieben. Jede Frau muss mindestens einen Liebhaber haben, sonst ist sie gewissermaßen gesellschaftlich kompromittiert. Und was hatte der für Aufgaben? Er saß bei ihr im Wagen und schritt neben ihrer Sänfte, hielt ihr den Sonnenschirm und betreute ihr Hündchen, seinen gefährlichsten Nebenbuhler im Herzen der Dame. Was war einmal? Bichette? Bichette, was war einmal? Ach, sei er gut, er muss nicht alles wissen. So spielt sie sich mit mir. Ich bin ein unglücklicher Mensch. Jetzt gilt's. Es ist der Feldmarschall. Es muss mein Mann sein, der durch die Garderobe herein will und mit den Lakaien disputiert. Kaka, es ist mein Mann. Ich springe ihm in den Weg. Ich bleib bei dir. Dort hinters Bett. Ja, wenn er mich dort erwischt, was wird aus dir, Therese? Versteck er sich, mein Schatz. Nicht dort, da. Therese. Octavian verschwindet zwischen Wandschirm und Alkovenwand. Sie sagen, Herr Baron zu ihm? Das ist ein Fremder. Kaka, es ist ein Besuch. Selbstverständlich empfängt mich Ihre Gnaden. Die blöde große Stimme müsste ich doch kennen. Wer ist denn das? Herrgott, das ist der Ochs. Was will denn der? Befehlen fürstlichen Gnaden. Ich bin heute noch nicht recht lang in fürstlichen Dienst. Baron Ochs auf Lerchenau tritt ein. Cancan hat sich als Kammerzofe Mariandel verkleidet und wird vom Baron interessiert betrachtet. Lerchenau ist gekommen, um die Marschallin um Unterstützung seiner Heiratspläne zu bitten. Ein hübsches Kind. ein gutes, sauberes Kinderl. Meine Kammerzofe, ein junges Kind vom Lande. Ich muss fürchten, sie inkommodiert euer Liebten. Ganz allerliebst. Wie? Nicht im geringsten, mich im Gegenteil. Euer Gnaden werden vielleicht verwundert sein, dass ich als Bräutigam indes inzwischen... Als Bräutigam? Das Fräulein Fanin. Natürlich, wo habe ich meinen Kopf? Bloß die Familie ist mir nicht bekannt. Sind's keine Hiesigen? Jawohl, euer Gnaden, es sind Hiesige. Ein durch die Gnade ihrer Majestät geadelter. Ich sehe euer Gnadenrunzeln dero schöne Stirn ob der Mesalliance. Allein das Mädchen ist für einen Engel hübsch genug, kommt frisch weg aus dem Kloster, ist das einzige Kind. Dem Mann gehören 12 Häuser auf der Wieden, nebst dem Palais am Hof, und seine Gesundheit soll nicht die beste sein. Mein lieber Vetter, ich kapier schon, wie viel's geschlagen hat. Harry Graf Kessler an Hugo von Hofmannsthal. Die nächsten Verse sind schwer zu ertragen. Welcher Ochs wird die Worte gebrauchen, so namenlos hingegebene Seligkeit oder so grenzenloses Staunen? Das Bedenklichste ist, dass diese Fehler ganz sicher durch die Musik noch dick unterstrichen werden. Und damit wird die Figur des Ochs sofort aus dem Bereich des Wirklichen in den des charakterlos Opernhaften entrückt sein. In 2 Tagen ziehen wir ins Palais von Faninal. Natürlich muss ich vorher den Bräutigamsaufführer an die wohlgeborene Jungfer Braut deputieren, der die silberne Rose überbringt nach der hochadeligen Gepflogenheit. 7. Mai 1909, Richard Strauss an Hofmannsthal. Wie wäre als Titel der Ochs von Lerchenau und die silberne Rose? Sie könnte aus mir machen, was sie wollte. Sie hat das Zeug dazu. Und wen von der Verwandtschaft haben euer Lieben für dieses Ehrenamt sich ausersehen? Dies liegt in euer Gnaden allerschönsten Händen. Ganz gut. Will er mit mir zu Abend essen, Vetter? Sagen wir, morgen will er? Dann proponiere ich ihm einen. Euer Gnaden sind die Herablassung selber. Kann ich dem Vetter für jetzt noch dienlich sein? Ich schäme mich bereits. An euer Gnaden Notari eine Rekommandation wär mir lieb. Es handelt sich um den Ehevertrag. Mein Notari kommt öfters des Morgens. Schau Sie doch, Mariandel, ob er nicht in der Antichambre ist und wartet? Hat sie schon einmal mit einem Kavalier im Tête-à-Tête zu Abend gegessen? Oh. Nein, da wird sie Augen machen. Ich weiß heute nicht, ob ich das darf. Der Vetter ist, ich sehe, kein Kostverächter. Mit euer Gnaden ist man frei daran. Da gibt's keine Flausen, keine Etikett, keine spanische Tuerei. Aber wo er doch ein Bräutigam ist. Gebt mir euer Gnaden den Grasaff da zu meiner künftigen Frau Gemahlin Bedienung. Wie, meine Kleine da? Was sollte die? Die Fräulein Braut wird schon versehen sein und nicht anstehen auf euer liebten Auswahl. Das ist ein feines Ding, Kreuzsackerlott. Wart ihr einmal... Mariandel, geh sie und bring sie doch das Medaillon her. Therese, gib acht. Wollen euer Gnaden leicht den jungen Herrn da als Bräutigamsaufführer haben? Bin ungeschauter einverstanden. Mein junger Vetter, der Graf Octavian. Wüsst keinen vornehmeren zu wünschen. Seh er ihn an. Die Ähnlichkeit. Ja. Aus dem Gesicht geschnitten. Hab mir auch schon Gedanken gemacht. Rofrano, des Herrn Marchese zweiter Bruder. Octavian Rofrano. Da ist man wer, wenn man aus solchem Haus. Hugo von Hofmannsthal war ein großer Experte für die bildende Kunst und auch ein großer Sammler. Und er hat sich mit dem Werk von William Hogarth beschäftigt. Das war einer der wichtigsten Maler in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in England. Die Marriage à la Mode von Hogarth ist so ein Bilderzyklus. Und da findet man nicht nur Bühnenbild, sondern auch handelnde Personen. Da gibt es einen Tenor, begleitet von einem Flötisten. Da gibt es einen kleinen Mohren. Auch wie die Schminkspiegel und wie das Sofa stehen, das geht auf Zeichnungen von Hogarth zurück. Der Notar erscheint, Dann gleiten die italienischen Intriganten Valzacchi und Annina herein. Weiters ein Sänger mit einem Flötisten, der Verwalter, der Kuchelchef, ansonsten das gewöhnliche Bagage. Ich präsentiere euer Liebten hier die Nutter. Der Friseur fasst die Marschallin ins Auge, er verdüstert sich, beginnt sie zu frisieren. Gleichzeitig hat sich der Sänger in Position gestellt. Als Morgengabe, ganz separat mir doch und vor der Mitgift, bin ich verstanden, Herr Notar, kehrt Schloss und Herrschaft Gaunersdorf an mich zurück. Von Lasten frei und ungemindert an Privilegien, so wie mein Vater selig sie besessen hat. Nein, gestatten hoch, freiherrliche Gnaden, die submisseste Belehrung, dass eine Morgengabe wohl vom Gatten an die Gattin nicht, aber von der Gattin an den Gatten bestellet oder stipuliert zu werden fähig ist. Das mag wohl sein, aber im besonderen Fall... Die Formen kennen keinen Unterschied. Haben ihn aber zu kennen. Wo eines hochadeligen Hauses blühender Spross sich herablässt im Ehebette einer so gut als bürgerlichen Mamsell Faninal, bin ich verstanden? Da wird Corpo di Bacco von Morgengabe als geziemendem Geschenk dankbarer Devotion für die Hingab so hohen Blutes sehr wohl die Rede sein. Aus dem ungeschriebenen Nachwort zum Rosenkavalier von Hugo von Hofmannsthal. Es könnte scheinen, als wäre hier mit Fleiß und Mühe das Bild einer vergangenen Zeit gemalt, doch ist dies nur Täuschung und hält nicht länger dran als auf den ersten flüchtigen Blick. Die Sprache ist in keinem Buch zu finden, sie liegt aber noch in der Luft, denn es ist mehr von der Vergangenheit in der Gegenwart, als man ahnt. Und weder die Faninal, noch die Rofrano, noch die Lerchenau sind ausgestorben. Nur ihre drei Livreen gehen heute nicht mehr in so prächtigen Farben. Der Notar zieht sich erschrocken zurück. Die Marschallin winkt den Sänger zu sich, reicht ihm die Hand zum Kuss. Sie sieht sich in dem Handspiegel und sagt zu ihrem Friseur: Mein lieber Hippolyt, heute haben Sie ein altes Weib aus mir gemacht. Lerchenau lässt die silberne Rose bringen. Der Baron nimmt das Futteral und will die Rose der Marschallin geben. Lassen nur drinnen, haben die Gnad und stellen's dorthin. Doch sei er sicher, den Grafen Octavian biet ich ihm auf, er wird's mir zulieb schon tun und als euer liebten Kavalier vorfahren mit der Rosen bei der Jungfer Braut. Euer Gnaden haben heut durch unversiegte Huld mich tiefst beschämt. Da geht er hin, der aufgeblasene schlechte Kerl. Und kriegt das hübsche junge Ding und einem Pinkel Geld dazu. Es müsst so sein. Was erzürn ich mich denn? Ist doch der Lauf der Welt. Kann mich auch an ein Mädel erinnern, die frisch aus dem Kloster ist in den heiligen Ehestand kommandiert worden. Wo ist die jetzt? Ja. Such dir den Schnee vom vergangenen Jahr. Das sage ich so. Aber wie kann das wirklich sein, dass ich die kleine Resi war? Und dass ich auch einmal die alte Frau sein wird? Die alte Frau. Die alte Marschallin. Süßes, da geht's die alte Fürstin Resi. Wie kann denn das geschehen? Wie macht denn das der liebe Gott, wo ich doch immer die gleiche bin? Und wenn er es schon so machen muss, warum lasst er mich dann zuschauen dabei mit gar so klarem Sinn? Warum versteckt er es nicht vor mir? Das alles ist geheim. So viel geheim. Und man ist dazu da, dass man es ertragt. Und in dem Wie, da liegt der ganze Unterschied. Octavian tritt von rechts ein in einem Morgenanzug mit Reitstiefeln. Du bist wieder da und du bist traurig? Es ist ja schon vorbei. Du weißt ja, wie ich bin. Ich weiß, warum du traurig bist, du Schatz. Weil du erschrocken bist und Angst gehabt hast. Habe ich nicht recht? Gesteh mir nur, du hast Angst gehabt, du Süße, du Liebe um mich. Um mich? Umarm ihr mich nicht zu viel. Wer allzu viel umarmt, der hält nichts fest. Bichette, wo ist sie denn? Ich will sie packen, dass ihr es spürt, zu wem sie gehört. Zu mir. Denn ich bin ihr und sie ist mein. Mir ist zumut, dass ich die Schwäche von allem zeitlichen Recht spüren muss bis in mein Herz hinein. Wie man nichts halten soll, wie man nichts packen kann, wie alles zerlauft zwischen den Fingern, alles sich auflöst, wonach wir greifen. Alles zergeht, wie Dunst und Traum. Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding. Wenn man so hinlebt, ist sie rein gar nichts. Aber dann auf einmal, da spürt man nichts als sie. Sie ist um uns herum. Sie ist auch in uns drinnen. In den Gesichtern rieselt sie. Im Spiegel, da rieselt sie. In meinen Schläfen fließt sie. Und zwischen mir und dir, da fließt sie wieder. Lautlos. Wie eine Sanduhr. Oh, Kaka. Manchmal höre ich sie fließen unaufhaltsam. Manchmal stehe ich auf mitten in der Nacht und lasse die Uhren alle stehen. Mein Gott, wie sie das sagt. Sie will mir doch nur zeigen, dass sie nicht mehr an mir hängt. Jetzt muss ich noch den Buben dafür trösten, dass er mich über kurz oder lang wird sitzen lassen. Über kurz oder lang? Wer legt dir heute Wörter in den Mund, Bichette? Kaka, heut oder morgen geht er hin und gibt mich auf um einer anderen willen, die schöner oder jünger ist als ich. Willst du mit Worten mich von dir stoßen, weil dir die Hände den Dienst nicht tun? Der Tag kommt ganz von selber. Heut oder morgen kommt der Tag, Octavian. Nicht heut, nicht morgen. Ich hab dich lieb. Nicht heut, nicht morgen. Wenn es so einen Tag geben muss, ich denk ihn nicht. So einen hässlichen Tag. Was quälst du dich und mich, Therese? Nicht quälen will ich dich, mein Schatz. Ich sag, was wahr ist. Sag's zu mir so gut als zu dir. Leicht will ich's machen, dir und mir. Leicht muss man sein. Mit leichtem Herz und leichten Händen. Halten und nehmen, halten und lassen. Soll das heißen, dass ich sie nie mehr werd küssen dürfen, bis ihr der Atem ausgeht? Kanka, er soll jetzt gehen. Er soll mich lassen. Und Nachmittag werde ich ihm einen Laufer schicken, Kaka, und sagen lassen, ob ich in Prater fahre. Und wenn ich fahre und er hat Lust, so wird er auch im Prater kommen und neben meinem Wagen reiten. Jetzt sei er gut und folg ihr mir. Wie sie befiehlt, Bichette. Ich habe ihn nicht einmal geküsst. Der kleine Moor kommt herein, verneigt sich. Das da trag zum Grafen Octavian, gib's ab und sag, da drin ist die silberne Rosen. Der Herr Graf weiß ohnehin. Der kleine Moor läuft ab. Ende des ersten Aufzugs. 8. Oktober 1909, Hofmannsthal an Harry Graf Kessler. Der Titel Quinquin ist Strauß und mir gleich unsympathisch und absolut unakzeptabel, wegen des fatalen Anklangs an zahllose französische Possen und Operetten, Toto, Rip Rip, etc., etc. Wir fragen uns, ob das Mariandl mit irgendeinem Adjektiv, aber welchem, nicht den richtigen Titel hergeben würde. Oder der Rosenkavalier? Was sagst du dazu? Zweiter Aufzug. Im Palais des Herrn von Fanninhall. Sophie erwartet voller Aufregung den Brautwerber des Ochs auf Lerchenau. Octavian tritt ein. Mir ist die Ehre widerfahren, dass ich der hoch- und wohlgeborenen Jungfer Braut in meines Herrn Vetters Namen, dessen zu Lerchenau Namen, die Rose seiner Liebe überreichen darf. Ich bin euer Liebten sehr verbunden. Ich bin euer Liebten in aller Ewigkeit verbunden. Hat einen starken Geruch. Wie Rosen. Wie lebendige. Ja, ist ein Tropfen persischen Rosenöls da reingetan. Wie himmlische, nicht irdische, wie Rosen vom hochheiligen Paradies. Ist ihm nicht auch? Ist wie ein Gruß vom Himmel. Ist bereits zu stark, als dass man's ertragen kann. Zieht einen nach, als legen Stricke um das Herz. Wo war ich schon einmal und war so selig? Wo war ich schon einmal und war so selig? Dahin muss ich zurück und müsste ich völlig sterben auf dem Weg. Allein, ich sterb ja nicht. Das ist ja weit. Ist Zeit und Ewigkeit in einem selgen Augenblick. Den will ich nie vergessen, bis an meinen Tod. Ich war ein Bub, da habe ich die noch nicht gekannt. Wer bin denn ich? Wie komm denn ich zu ihr? Wie kommt denn sie zu mir? Wär ich kein Mann, die Sinne möchten mir vergehen. Das ist ein seliger Augenblick, den will ich nie vergessen, bis an meinen Tod. Ich kenne ihn schon recht wohl, mon Cousin. Sie kennt mich, ma Cousine? Ja, aus dem Buch, wo die Stammbäume drin sind. Dem Ehrenspiegel Österreichs. Das nehme ich immer abends mit ins Bett und suche mir meine künftige Verwandtschaft drin zusammen. Tut sie das, ma Cousine? Ich weiß, wie alt euer Liebten sind. 17 Jahre und 2 Monate. Ich weiß alle ihre Taufnamen. Octavian, Maria, Ehrenreich, Bonaventura, Fernand, Hyacinthe. So gut weiß ich sie selber nicht einmal. Ich weiß noch was. Was weiß sie noch? Sag sie mir, ma Cousine. Krankin. Weiß sie den Namen auch? So nennen ihn halt seine guten Freund und schöne Damen, denke ich mir, mit denen er recht gut ist. Ich freue mich aufs Heiraten. Freut er sich auch drauf? Oder hat er leicht noch gar nicht dran gedacht, mon Cousin? Denk er, ist doch was anderes als der ledige Stand. Mein Gott, wie schön und gut sie ist. Sie macht mich ganz verwirrt. Noch nie hat ein junger Kavalier mir von Nähen oder Weiten allzu gut gefallen wie er. 4. Mai 1910, Alfred Roller an Richard Strauss. Ich stehe im Begriffe, mit der Drucklegung der Skizzen für ihr und Hofmannsthals Werk zu beginnen und brauche dazu den definitiven Namen. Hofmannsthal schreibt mir, der Titel werde wohl, faute de mieux, der Rosenkavalier sein. Kann ich diesen einsetzen? Spätere Änderungen würden beträchtliche Kosten verursachen. Mir gefällt der Titel sehr gut. Er spricht sich leicht und lässt etwas Fröhliches ahnen. 6. Mai 1910, Richard Strauss an Alfred Roller. Mir gefällt der Rosenkavalier gar nicht. Mir gefällt der Ochs. Aber was will man machen? Hofmannsthal liebt das Zarte, Ätherische. Meine Frau befiehlt Rosenkavalier. Also Rosenkavalier, der Teufel hol ihn. Sophies Vater Faninal und der Baron Ochs treten ein. Ich präsentiere euer Gnaden Dero zukünftig. Deliziös, mach ihm mein Kompliment. Ein feines Handgelenk, drauf halte ich gar viel, ist unter Bürgerlichen eine seltene Distinktion. Was sind das für Manieren? Ist es leicht ein Rosttäuscher und kommt ihm vor, er hätte mich eingekauft? Und das ist mein zukünftiger. Belieben jetzt vielleicht, ist ein alter Tokaier. Brav, Faninal, er weiß, was sich gehört. Serviert einen alten Tokaier zu einem jungen Mädel. Ich bin mit ihm zufrieden. Muss denen Bagatelladeligen immer zeigen, dass nicht für unseresgleichen sich ansehen dürfen. Muss immer was von Herablassung dabei sein. Ich muss deine Liebten sehr bewundern. Hast wahrhaft große Weltmanieren. Könntest einen Ambassadeur vorstellen, heute wie morgen. Ich hol mir jetzt das Mädel her. Soll uns jetzt Konversation vormachen. Eh bien, nun plauder sie uns eins, mir und dem Vetter Daferl. Sag sie heraus, auf was sie sich halt in der Ehe am meisten freut. Wo denkt er hin? Geniert sie sich leicht vor dem Vetter Daferl? Da hat sie Unrecht. In der großen Welt, da gibt's frei nichts, was man nicht willig pardonieren tät, wenn's nur mit einer adeligen Noblesse vollführt wird. Wie is mir denn? Ein Lerchen, ein Rofrano, grad wie's müsst so sein. Wär nur die Mauer da von Glas, dass alle bürgerlichen Neidhammeln von Wien uns könnten so en famille beisammen sitzen sehen. Dafür wollte ich mein Lerchenföder Eck ausgeben, meiner Söhne. Lass er die Hände davon! Geht mir nichts drüber. Könnt mich mit Schmachterei und Zärtlichkeit nicht halb so glücklich machen. Ich denk nicht daran, dass ich ihn glücklich mach. Sie wird es tun, ob sie dran denkt oder nicht. Hinaus. Und kein Adieu. Sonst stehe ich nicht dafür, dass ich nicht was Verwirrtes tue. Nur hinaus. Hat nie ein Mann dergleichen Reden nicht zu mir geführt. Was ist er denn zu mir? Wird kommen über Nacht, dass sie ganz sanft wird wissen, was ich bin zu ihr. Ganz wie's im Liedl heißt. Kennt sie das Liedl? La la la la. Wie ich dein alles werde sein. Mit mir, keine Kammer dir zu klein. Ohne mich jeder Tag dir so bang. Mit mir, keine Nacht dir zu lang. Wird sie das Mannsbild da heiraten, Markusin? Nicht um die Welt. Wäre ich allein mit ihm, dass ich ihn bitten könnt. Was ist's, dass sie mich bitten möchte? Sag sie mir's schnell. Zu ihm hätte ich ein Zutrauen, Mokusa. So wie zu niemand auf der Welt, dass er mir könnte helfen, wenn er nur den guten Willen hätte. Erst muss sie sich selber helfen. Dann hilf ich ihr auch. Tu sie das Erste für mich. Dann tu ich was für sie. Was ist denn das, was ich zuerst tun muss? Das wird sie wohl wissen. Und was ist das, was er für mich tun will? Nun muss sie ganz alleinig für uns zwei einstehen. Wie? Für uns zwei? Ich habe im Leben nichts Schöneres gehört. Für sich und mich muss sie sich wehren und bleiben, was sie ist. Ich möchte mich bei ihm verstecken und nichts mehr wissen von der Welt, wenn er mich so in seinen Armen hält. Mir ist so selig, so eigen, dass ich dich halten darf. Gib Antwort, aber gib sie nur mit Schweigen. Bist du von selber so zu mir gekommen? Oder nur aus Not? Da bleiben möchte ich da und schweigen, was mir auch geschieh. Mir müsste Angst und Bang im Herzen sein. Stattdessen fühle ich Freud und Seligkeit. Sag, ist dir nicht, dass irgendwo, in irgendeinem schönen Traum, es einmal schon so war? 12. Mai 1909, Hugo von Hofmannsthal an Richard Strauss. Ihr Bedenken, die Arbeit könnte zu fein sein, macht mich nicht ängstlich. Der Gang der Handlung ist ja auch für das naivste Publikum simpel und verständlich. Ein dicker, älterer, anmaßender Freier, vom Vater begünstigt, wird von einem hübschen Jungen ausgestochen. Das ist ja das Nonplusultra an Einfachheit. Die Ausführung aber muss, glaube ich, so sein, wie sie ist, nämlich völlig abgehend vom Trivialen und Konventionellen. Denn der wirkliche und dauernde Erfolg setzt sich zusammen aus der Wirkung auf die groben und feinen Elemente des Publikums. Und die Letzteren schaffen das Prestige, ohne dass man ebenso verloren ist wie ohne Populärwirkung. Eh bien, Mamselle, was hat sie mir zu sagen? Mein Gott, was soll ich sagen? Er wird mich nicht verstehen. Das werden wir ja sehen. Euer Liebten muss ich halt vermelden, dass sich in seiner Angelegenheit was Wichtiges verändert hat. Verändert? Ei, nicht, dass sie wüsst. Darum soll er es jetzt erfahren. Die Fräulein? Die Fräulein. Nein, nein, nein, nein. Ich bring den Mund nicht auf. Sprech eher für mich. Die Fräulein? Die Fräulein, die Fräulein. Ist eine Kreuzerkomödie, wahrhaftig. Jetzt reißt mir die Geduld. Die Fräulein? Kurz und gut. Die Fräulein mag ihn nicht. Sei er da außer Sorg. Wird schon lernen, mich mögen. Kommen Sie da jetzt hinein, wird gleich an Ihrer sein, die Unterschrift zu geben. Um keinen Preis gehe ich an seine Hand hinein. Versteht er Deutsch? Die Fräulein hat sich resolviert. Sie will euer Gnaden ungeheiratet lassen, in Zeit und Ewigkeit. Jungfernred ist nicht gehauen und nicht gestochen. Verlaub sie jetzt. Wird doch wohl ein Mittel geben, seinesgleichen zu bedeuten. Ei, schwerlich, wüsste nicht. Ich hoffe, er kommt jetzt mit mir hinters Haus. Ist dort ein recht bequemer Garten. Bewahre, wär mir jetzt so nicht genehm. Lass um euch den Notarin nicht warten. Wär gar ein Affront für die Jungfer Braut. Beim Satan! Er hat eine dicke Haut. Ich schreiß ihm jetzt in sein Gesicht. Ich acht ihn für einen Filou, einen Mitgiftjäger, einen durchtriebenen Lumpen und schmutzigen Bauer, einen Kerl ohne Anstand und Ehr. Was so ein Bub in Wien mit 17 Jahren schon für ein vorlaut Mundwerk hat. Man ist halt, was man ist und braucht's nicht zu beweisen. Das lass er sich gesagt sein und gib mir den Weg da frei. Jetzt zieh er oder gnad in Gott! Oh Gott, was ist denn jetzt geschehen? Vor einer Dame, pfui, so sei er doch gescheit. Mord! Mein Blut, zu Hilfe! Mörder, ich hab ein hitzig Blut! Einen Arzt, eine Leinwand, verbannt er! Ich verblut mich auf 1, 2, aufhalten den und Polizei! Wer mir zu nahe kommt, der lernt beten. Was da passiert ist, kann ich vertreten. Liebster. Liebste. Ich kann ein jedes Blut mit Ruhe fließen sehen, nur bloß das meinig nicht. Oho! Herr Schwiegersohn, dass ihm in mein Palais hat das passieren müssen. Oh, pfui, so eine ordinäre Metzgerei. Er muss mich pardonieren. Bin außermaßen sehr betrübt über den Vorfall, bin aber außer Schuld. Zu einer mehr gelegenen Zeit erfahren euer Liebten wohl den Hergang aus ihrer Fräulein Tochtermund. Da möchte ich recht sehr bitten. Wie Sie befehlen, Vater, werd Ihnen alles sagen. Der Herr dort hat sich nicht so, wie er sollt, betragen. Von wem redet sie da? Von Ihrem Herrn zukünftigen? Seh ihn mitnichten an dafür. Nicht mehr. Bitt sie dafür um gnädigen Pardon. Seht ihn nicht an. Nicht mehr. Mich um Pardon. Blamage! Alle Neid haben von der Wieden und der Lahmgrüm auf. Er liegt dort gestochen. Stirbt mir womöglich. Sie heirat ihn. Und wenn er sich verbluten tät, so heirat sie ihn als Toter. Heirat den Herrn dort nicht lebendig und nicht tot. Geb halt dem Pfarrer am Altar Nein anstatt Ja zur Antwort. Ja. Gib's Nein anstatt Ja zur Antwort. Ich steck dich in ein Kloster, stammte Bede. Marsch mir's den Augen. Auf Lebenszeit. Ich bitte Sie um Pardon. Bin doch kein schlechtes Kind. Vergeben Sie mir nur dieses eine Mal. Auf Lebenszeit. Sei nur ruhig, Liebste, um alles. Sie hört von mir. So einen Herrn zurichten, Miserable, in meinem Stadtpalais. Sie heirat ihn um desto früher. Ist gut, so ist gut. Ach, küss ihm die Hand für seine Güte und Nachsicht. Sei er nur außer Sorg. Weiß, was ich Satisfaktion ihm schuldig bin. Da lieg ich, wo seinem Kavalier nicht alles passieren kann in dieser Wiener Stadt. Oh, Sakraments verfluchter Bub, nicht trocken hinter den Ohren fuchtelt mit dem Spati. Wählischer Hundsbub, dich sollte ich nur erwischen, solltest alle Engeln singen hören. Und doch muss ich lachen, wie sich so ein Loder mit seinen 17 Jahren die Welt imaginiert. Möchte um alles nicht, dass ich dem Mädel sein rebellisch Aufbegehren nicht verspüret hätte. Gibt auf der Welt nichts, was mich enflammiert und euch so vehement verjüngt, als wie ein rechter Trotz. Anina kommt mit einem Brief für den Baron. Für mich? Herr Kavalier, den Sonntagabend hätt ich frei. Sie haben mir schon gefallen, nur geschamt hab ich mich vor die Fürstlin Gnaden, weil ich noch gar so jung bin. Das bewusste Mariandel Kammerzofel und Verliebte, wenn der Herr Kavalier den Namen nicht schon vergessen hat. Ich wart auf Antwort. 27. Juni 1909, Hugo von Hofmannsthal an Harry Graf Kessler. Findest du den Octavian im zweiten Akt männlich genug? 1. Juli, Harry Graf Kessler an Hofmannsthal. Zu deiner Frage über die Oper, ja, in Akt 2 ist Octavian durchaus männlich. Junge Männer, die noch wie Frauen klingen, das ist uns ja in der Oper sehr vertraut, geht natürlich zurück auf die große Tradition der Kastraten im 17. und auch ein bisschen noch im 18. Jahrhundert. Später wurden daraus ja die Hosenrollen. Der Octavian, das ist noch eine wirkliche Hosenrolle in der Mozart-Tradition. Dritter Aufzug. Ein Extrazimmer in einem Gasthaus. Im Hintergrunde links ein Alkoven, darin ein Bett. Ein für zwei Personen gedeckter Tisch, auf diesem ein großer vierarmiger Leuchter. Das Zimmer halb dunkel. Annina, als Dame in Trauer gekleidet, führt fünf verdächtige Herren herein. Sie verteilen sich hinter den verschiedenen Türen des Raumes, auch unterhalb einer Falltüre. Annina geht ab. Baron Ochs tritt mit dem als Mariandel verkleideten Octavian ein. Was will die Musik? Hab sie nicht bestellt. Na, lasst's die Musi. Einschenken tue ich selber. Nein, nein, nein, nein. Ich trinke keinen Wein. Geherzerl, was denn? Mach doch keine Faxen. Nein, nein, nein. Ich bleib nicht da. Sie macht mich desperat. Jesus Maria, steht ein Bett drin. Ein mordsmäßig großes. Ja, mein, wer schläft denn da? Jetzt kommen Sie. Setz Sie sich schön. Hat sie denn keinen Hunger nicht? Oh weh, wo sie ja doch ein Bräutigam tun sein. Der Baron zieht den als Kammerzofe verkleideten Octavian zu sich, der sich kokett an den Sessel lehnt. Der Mann unter der Falltür kommt kurz zum Vorschein. Der Baron sieht ihn, erschrickt heftig, zeigt hin. Was war denn das? Hat sie den nicht gesehen? Da ist ja nix. Da ist nix? So? Und da ist auch nix? Die schöne Musi. Ist mein Leiblied, weiß sie das? Da muss man weinen. Was? Weil's gar so schön ist. Was weinen, wäre nicht schlecht. Kreuzlustig muss sie sein. Die Musik geht ins Blut. Auf die Letzt spürt sie's da hier, dass sie aus mir kann machen alles frei. Was sie nur will. Wie die Stund hingeht, wie der Wind verweht, so sind wir bald alle zwei dahin. Menschen sind wir heut, richten's nicht mit Gewalt, weint uns niemand nach, nicht dir nicht und nicht mir. Macht sie der Wein leicht immer so? Ist ganz gewiss ihr Mied, das aufs Herzen ihr druckt. Es erscheinen unheimliche Köpfe der verschiedenen Verdächtigen. Da, und da, und da, und da! Das Zimmer ist verhext. Plötzlich erscheint Annina in schwarzer Trauerkleidung und zeigt mit ausgestreckten Armen auf den Baron. Er ist, es ist mein Mann, er ist es. Was ist denn das? Es ist mein Mann. Gott ist meine Zeuge, Geringte. Ohe Obrigkeit, die Kaiserin muss ihn mir wiedergeben. Was will das Weibsbild da von mir? Er wagt mich zu verleugnen. Ah, es ist wahr, was mir berichtet wurde. Er will eine zweite Male heiraten, der Infame. Eine zweite unschuldige Mädchen, so wie ich es war. Bin ich im Narrenturm, Kreuzelement? Bin ich der Baron Lerchenau oder bin ich es nicht? Ja. Ja, du bist es und so wahr, als du es bist, bin ich es auch. Und du erkennst mich wohl, Leopold Anton von Lerchenau. Bedenk, dort oben ist eine Öhre, der deine Schlechtigkeit durchschaut und richten wird. Haben doppelte Gesichter, alle miteinander. Vier Kinder zwischen 4 und 10 Jahren stürzen herein und auf den Baron zu und rufen: Papa! Er Hörst du die Stimme deines Bluts? Die barrassiert man mich von denen da, von der, von dem, von dem. Die Bigamie ist halt kein Ex-Passe. Die Sittenpolizei ist gar nichts tolerant. Die Bigamie, die Sittenpolizei, hinaus das Trauerpferd. Spielt das Gelichter leicht alles unter einem Leder gegen meiner? Herauf da, Polizei! Gibt Ordnung herzustellen und einer Standsperson zu Hilfe zu eilen! 10. Juni 1910, Hofmannsthal an Richard Strauss. Nach einer Vorlesung an zwei verständige Freunde ist es mir ganz klar. Noch immer nicht gut, trotz Umarbeitung, ist der verbindende Mittelteil. Dieser Teil fällt ab, ermüdet. Er hat folgende Fehler. A. Noch immer zu lang. B. Nicht Fleisch und nicht Fisch, nicht komisch, nicht lyrisch, zu ernst, zu trocken. C. Aus den Hauptfiguren, besonders Ochs, ist nicht das letzte Komische herausgeholt. D. Die Sache mit dem Staunen über die Ähnlichkeit wird totgehetzt, langweilt schließlich. E. Der fünfte Fehler fällt mir nicht ein, aber er wird mir wieder einfallen. Ein Kommissarius tritt auf. Er beginnt, den Ochs peinlich zu befragen und möchte wissen, wer das junge Mädchen an seiner Seite ist. Die? Niemand? Sie steht unter meiner Protektion. Wird wohl kein Anstand sein bei ihm, Herr Kommissär, wenn eine Standsperson mit seiner ihm verlobten Braut um 9 Uhr abends einen Souper einnehmen tut. Ist die Jungfer Faninal? Eheliche Tochter des wohlgeborenen Herrn von Faninal, wohnhaft am Hof im eigenen Palais. Herr von Faninal kommt aufgeregt in Hut und Mantel. Er hat die letzten Worte noch gehört. Zur Stell, was wird von mir gewünscht? War mir vermutend nicht, zu dieser Stunde in ein gemeines Beisel debeschiert zu werden. Was geht hier vor? Da, der Fetzen, gibt sich für meine Tochter aus? Ich geh ins Wasser. Ein Spaß. Ein purer Missverstand. Das Weibsbild arretieren, kommt am Pranger. Fahr ihr nach Haus auf morgen in der Früh. Ich klär ihm alles auf. Er weiß, was ihr mir schuldig ist. Meine Tochter soll herauf. Im Galopp herauf. Das zahlt er teuer. Bring ihn vors Gericht. Jetzt macht er einen rechten Balawatsch für nix und wieder nichts. Gehört eine Rossgeduld dazu, für einen Kavalier sein Schwiegersohn zu sein. Da hast du den Herrn Bräutigam. Da, die Familie von dem saubern Herrn. Die Frau mitsamt die Kinder. Möchte in die Erden sinken, was? Ich auch. Bin herzensfroh. Seh ihn mitnichten an dafür. Sieh ihn nicht an dafür. Mein schöner Name. Ich trau mich nimmer über den Graben. Kein Hund nimmt mir ein Stück Brot von mir. Oh, Herr Philo. Mir wird nicht gut. Ein Sessel. Ich zahl, ich geh. Ich führe sie jetzt nach Haus. Ich geh nicht mit dem Herrn. Octavian führt den Kommissarius an den Alkoven hinaus. Octavian verschwindet. Aus dem Alkoven erscheinen Stück für Stück die Kleider der Mariandl. Die Marschallin tritt auf. Bin glücklich übermaßen, hab die Gnad kaum meritiert, schätzt dero Gegenwart hier als ein Freundstück ohnegleichen. Octavian, als Mann angekleidet, tritt ein. Marie-Therese? Wie kommt sie her? War anders abgemacht, Marie-Therese, ich wundere mich. Das ist die Fräulein, die um deretwillen ich... Kann mir wohl denken, wer sie ist. Find sie charmant? Mein Vater lasst dem Herrn Baron sagen, wenn er allsoweit die Frechheit sollte treiben, dass man seine Nasen nur erblicken tät auf 100 Schritt von unserem Stadtpalais, so hätt er sich die bösen Folgen selber zuzuschreiben. Das ist, was mein Herr Vater ihm vermelden lasst. Corpo di Bacco, was ist denn das für eine ungezogene Sprache? Lass er nur gut sein und verschwind er auf 1, 2. Wieso denn? Wahr er seine Dignität und fahr er ab. So bleibt er quasi noch eine Standsperson. Ist eine wienerische Maskerade und weiter nichts. Ist eine wienerische Maskerade und weiter nichts? Grätsi, Lemind. Komm aus dem Staunen nicht heraus. Der Feldmarschall, Octavian, Mariandl, die Marschallin, weiß bereits nicht, was ich von diesem ganzen Quid pro quo mir denken soll. Er ist, mein ich, ein Kavalier? da wird er sich halt gar nichts denken. Das ist's, was ich von ihm erwarte. Ein Lerchenauer war noch nie kein Spielverderber, nicht. Find deliziös, das ganze quid pro quo. Eh bien, darf ich den Fahnen er mal... Er darf in aller Still sich retirieren. Versteht er nicht, wenn eine Sache ein End hat? Die ganze Brautschaft und Affäre und alles sonst, was drum und dran hängt, ist mit dieser Stund vorbei. Mit dieser Stund vorbei. Leopold, wir gehen! Aus dieser sicher sehr fein gearbeiteten, aber doch Typenkomödie, die der Rosenkavalier ist, sticht eine Person hervor, die Marschallin, die eine eigentlich sehr moderne Frau ist. Die sagt uns Sachen, die wirklich unser Herz rühren, ohne dass sie sentimental sind. Was bei der Marschallin halt so wunderbar gezeichnet ist, das ist ihre große Liebe, ihre große Zuneigung zu dem jungen Octavian, aber auch ihre Bereitschaft, da von vornherein auf Distanz zu gehen, weil sie eben ins Morgen und Übermorgen schauen kann. Marie-Therese, ich wundere mich. Befiehlt sie, dass ich, soll ich nicht? Geh er doch schnell und tu er, was sein Herz ihm sagt. Therese, ich weiß gar nicht. Geh er und mach er seinen Huf? Ich schwör ihr. Er ist ein rechtes Mannsbild. Geh er hin? Wie sie befiehlt. Eh bien, ma cousine, hat sie kein freundlich Wort für mich? Nicht einen Blick? Nicht einen lieben Gruß? War mir von euer Gnaden wahrhaftig einer anderen Freud gewärtig. Ja, hat man ihr nicht den Bräutigam vom Hals geschafft? Lass er mich gehen. Ich lass sie nicht. Ich hab sie übermäßig lieb. Das ist nicht wahr. Er hat mich nicht so lieb, als wie er spricht. Vergess er mich. Hab keinen anderen Gedanken. Seh allweil ihr lieb Gesicht. Heut oder morgen oder den übernächsten Tag hab ich Mister nicht vorgesagt. Das alles kommt halt über jede Frau. Hab ich's denn nicht gewusst? Hab ich nicht ein Gelübde getan, dass ich's mit einem ganz gefassten Herzen ertragen wird? Heut oder morgen? Oder den übernächsten Tag? Die Fürstin da. Sie ruft ihn hin. So geh er doch. Ich muss jetzt etwas reden. Und mir verschlagt's die Red. Der Bub. Wir verlegen da in der Mitte steht. Bleib sie um alles hier. Wie? Hat sie was gesagt? Für nichts und wieder nichts wird sie nicht kommen sein. Wird schon recht eine gute Freundin sein zu ihm. So schnell hat sie ihn gar so lieb? Ich weiß nicht, was euer Gnaden meinen mit der Frage. Ihr Blassgesicht gibt schon die rechte Antwort drauf. Wäre gar kein Wunder, wenn ich blass bin, euer Gnaden. Hab einen großen Schreck erlebt mit dem Herrn Vater. Gar nicht zu reden von dem Herrn Baron. Bin euer Gnadenrecht in Ewigkeit verpflichtet, das mit dero Hilf und Aufsicht... Red sie nur nicht zu viel. Sie ist ja hübsch genug. Und für die Blässe weiß vielleicht mein Vetter da die Medizin. Marie-Therese, wie gut sie ist. Ich weiß gar nicht... Ich weiß auch nichts. Gar nichts. Marie-Therese... Hat mir's gelobt, ihn lieb zu haben in der richtigen Weise. Dass ich selbst deine Lieb zu einer anderen noch lieb hab. Hab mir's freilich nicht gedacht, dass es so bald mir auferlegt sollt werden. Es ist was kommen und ist was geschehen. Ich möchte Sie fragen, warum zittert was in mir? Ist denn ein großes Unrecht geschehen? Und grad an Sie darf ich die Frage nicht tun. Es sind die mehreren Dinge auf der Welt so, dass sie eins nicht glauben tät, wenn man sie möchte erzählen hören. Allein ich, wer es erlebt, der glaubt daran und weiß nicht wie. Ich möchte mich niederknien dort vor der Frau und möchte ihr auch was antun, denn ich spüre, sie gibt mir ihn und nimmt mir was von ihm zugleich. Weiß gar nicht, wie mir ist. Und dann sehe ich dich an, Sophie, und sehe nur dich und spüre nur dich, Sophie. Und weiß von nichts, als nur dich habe ich lieb. Da steht der Bub. Und da stehe ich. Und mit dem fremden Mädel dort wird er so glücklich sein, als wie halt die Männer das Glücklichsein verstehen. In Gottes Namen. Ist ein Traum. Kann nicht wirklich sein, dass wir zwei beieinander sein. Beieinander für alle Zeit. Und Ewigkeit. Faninal gibt der Marschall in die Hand und führt sie hinaus. Spür nur dich. Spür nur dich allein und dass wir beieinander sein. Geht alles sonst wie ein Traum dahin vor meinem Sinn. Ist ein Traum. Kann nicht wirklich sein, dass wir zwei beieinander sein. Beieinander für alle Zeit. Und Ewigkeit. Sie sinkt an ihn hin, er küsst sie schnell. Ihr fällt, ohne dass sie es merkt, ihr Taschentuch aus der Hand. Dann laufen sie Hand in Hand hinaus. Die Bühne bleibt leer. Herein kommt der kleine Moor mit einer Kerze in der Hand, sucht das Taschentuch, das Sophie fallen gelassen hat, findet es, hebt es auf, trippelt hinaus. Finita la commedia. 6. Juni 1910, Hofmannsthal an Richard Strauss. Ich hoffe also, Sie sind zufrieden. Mir war die Arbeit an dieser Sache so sympathisch, dass es mich fast traurig machte, Vorhang darunter schreiben zu müssen. Aus dem Tagebuch von Arthur Schnitzler, 29. November 1910. Abends las Hugo den Rosenkavalier, Libretto zu der neuen Straußoper, vor. In der Figur der Marschallin etwas vom Dichter Hofmannsthal. Im Detail etwas von dem gebildeten, ja gelehrten Kulturmenschen, das Ganze inhaltlich dünn, ja banal, im Erotischen die Übertreibungen des Unsinnlichen bis zur Rohheit. Der Humor dürr, grotesk, die Verse auffallend schlecht. Als Textbuch immerhin nicht ohne Vorzüge, was bei einem so unmusikalischen Menschen ein Beweis von Talent ist. Er bekam nichts Übles zu hören, doch von Wohlwollen war keine Spur. Der Rosenkavalier war eine unvorstellbar erfolgreiche Oper. Also ich glaube, es war eine der allerletzten Opern im frühen 20. Jahrhundert, deretwegen die Opernhäuser der Welt ihre Spielpläne geändert haben. Das 1911er Jahr wurde ja von einem Rosenkavalier-Tsunami überschwemmt, weil man von Dresden bis Wien bis New York bis überall diese neue Oper von Strauss und Hofmannsthal sehen konnte. Das Publikum wollte und will den Rosenkavalier bis heute hören. Naja, und für den Wohlstand der beiden Schöpfer, Strauß und Hofmannsthal, war der Rosenkavalier auch nicht gerade abträglich, hat sie zu sehr reichen Leuten gemacht. Hugo von Hofmannsthal hat sich sogar ein Selbstporträt von Picasso, geleistet, mit den Einkünften von seinem Rosenkavalier. Der Rosenkavalier von Hugo von Hofmannsthal. Bearbeitung Chris Pichler und Renate Pietroff. Feldmarschallin Fürstin Werdenberg, Julia Stemberger. Baron Ochs auf Lerchenau, Robert Meyer. Octavian, Chris Pichler. Sophie, Leonie Carolina Adam. Herr von Faninal und Notar, Christoph Wagner Trenkwitz. Anina, Julia Stemberger. Erzähler und dramaturgischer Exkurse Christoph Wagner Trenkwitz. Tongestaltung Martin Leitner und Manuel Radinger. Regieassistenz Daniela Gassner und Jenja von Manstein. Musik Toni Burger mit Christian Kapun an den Klarinetten. Regie Renate Pietroff. Produktion Österreichischer Rundfunk 2016. Der Rosenkavalier, das erfolgreichste Beispiel der Zusammenarbeit von Hugo von Hofmannsthal mit Richard Strauss, diese Saison leider nicht auf dem Spielplan der Wiener Staatsoper. Musikalisch ist auch das Ö1 Hörspiel nächste Woche die Fackelneurose von Gerhard Neujochs über den Wiener Arzt und Psychoanalytiker Fritz Wittels und über Karl Kraus und die Beziehung der beiden zum Mädchen Irma und über Sigmund Freud. Die Fackelneurose, nächsten Samstag um 14 Uhr. Einen anregenden Nachmittag mit Ö1 wünscht Ihnen Kurt Reisnecke. Fünfzehn Uhr. Ö1 Nachricht.